Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 838, an Schiller. So angenehm mir's ist, dass Sie sich nun in Weimar durch einen Hauskauf fixieren, so gern will ich hier das Nötige besorgen. Götze wird sein Möglichstes tun, und ich ersuche Sie, nur mir bald die Schlüssel zu Haus und Garten zu schicken, damit man die Liebhaber hineinführen kann. Ich habe diese Tage nichts vor mich gebracht als einen kleinen Aufsatz übers Weimarische Theater, den ich schon an Bertuch abgegeben habe. Es ist ein Wurf, den ich so hintue. Man muss sehen, was sich weiter daran und daraus bilden lässt. Das Bibliotheksgeschäft ist mehr ein unangenehmes als ein schweres und hauptsächlich darum verdrießlich, weil bloß der Mangel des Raums ein zweckmäßiges Deployieren hindert. Indessen habe ich auch schon meine Maßregeln genommen. Dabei ist aber abermals das Fatale, dass man niemand von hiesigen Menschen anstellen kann. Sie sind alle ohnehin so sehr geschäftig und ihre Zeit ist so sehr eingeteilt, welches ihnen denn freilich übrigens zum Ruhme gereicht. Ich habe eben nur diese Tage die Sache von allen Seiten überdacht, um das, was ich unternehme, nicht mit Hoffnung, sondern mit Gewissheit des Erfolgs anzufangen. Leben Sie recht wohl und helfen Sie sich mit mir durch die irdischen Dinge durch, damit wir wieder zu den überirdischen gelangen können. Jena, den 12. Februar 1802. G.